Bayern 2 Hörspiel. In den folgenden 64 Minuten bringen wir den zweiten Teil von Die Reise nach Pietuschki, einem Hörspiel nach einem Text von Benedikt Jarofjejew. Der Protagonist Benedikt, ein leutseliger Trunkenbold, macht sich mit einem Köfferchen, gefüllt mit Schnaps und Geschenken für die Geliebte und den Sohn, auf den Weg von Moskau nach Pietuschki. Zechend erzählt er sich mit seinen Mitreisenden traurige, tragisch-komische und wirre Geschichten, voller politischer Anspielungen und derber Anzüglichkeiten. Über sein bekanntestes Werk sagte der Autor Jarofjejew: »Ich habe es in 2 Wochen geschrieben. Die Zeit, die man benötigt, um den Text zu lesen, beträgt 2 Stunden 14 Minuten. Genauso lange braucht der Zug bis Pietuschki.« Die Reise nach Pietuschki. Hörspiel nach einem Poem von Benedikt Jarofjejew. Mit Rufus Beck. Aus dem Russischen von Natascha Spitz. Funkbearbeitung Regina Motz. Regie Ulrich Gerhardt. Teil 2. Sie behaupten also, der Geheimrat Goethe hätte keinen einzigen Tropfen getrunken. Wissen Sie auch, warum er nicht getrunken hat? Was war es, was ihn dazu bewogen hat, nicht zu trinken? Alle aufrechten Menschen haben getrunken, so auch Johann Wolfgang von Goethe, der alte Querkopf. Glauben Sie vielleicht, er hätte nicht gern einen zur Brust genommen? Und ob! Aber um nicht selbst zu versumpfen, hat er stattdessen seine ganzen handelnden Personen trinken lassen. Nehmen Sie zum Beispiel den Faust. Wer säuft denn nicht? Alle saufen. Faust säuft und wird dabei immer jünger. Siebel säuft und geht auf den Faust los. Der Mephisto tut auch nichts anderes als saufen, säuft, bietet den Studenten an und singt das Lied vom König und dem Floh. Sie werden fragen, wozu der Geheimrat Goethe das alles nötig hatte. Darauf kann ich Ihnen nur eins antworten. Warum hat er denn Werther sich eine Kugel durch den Kopf jagen lassen? Weil er, und dafür gibt es Beweise, selbst an der Grenze zum Selbstmord war und um sich nicht selbst zu versündigen, hat er es an seiner Stelle den Werther tun lassen. Verstehen Sie? Er blieb am Leben, aber so, als hätte er Selbstmord begangen. Und damit war er voll und ganz zufrieden. Doch das ist schlimmer als Selbstmord. Das ist Feigheit und Egoismus und darüber hinaus schöpferische Niederträchtigkeit. Und genau so, wie er sich erschossen hat, hat er auch gesoffen, Ihr Geheimrat. Mephisto säuft und erfreut sich, der Hundesohn. Faust säuft und er kriegt den Rausch. Der alte Bock. Mit mir hat auf der Baustelle ein gewisser Kolja gearbeitet. Der war genauso. Selbst trinkt er nichts, vor Angst, dass ihm beim ersten Schluck die Sicherung durchbrennt, dass er dann mit dem Schlucken Wochen und Monate lang nicht mehr aufhören kann. Aber uns zwingt er geradezu zum Trinken, schenkt uns ein, grunzt und frohlockt, der Drecksack, der Dreckige. So auch ihr vielgerühmter Johann Wolfgang von Goethe. Schiller schenkt ihm ein und er lehnt ab. Von wegen. Ein Alkoholiker war er, ihr Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe. Ein Trunkenbold, dem zitterten nur so die Hände. Da haben wir's. Der mit dem Covercoat und der Schnurrbärtige strahlt mich glücklich an. Das schöne System war wiederhergestellt und mit ihm die gute Laune. Sie gossen mir ein, mehr als allen anderen. Dem alten Mitritsch gossen sie auch ein und gaben auch dem Jungen ein Glas. Der drückte es glücklich mit dem rechten Oberschenkel an die linke Brustwarze, wobei ihm aus beiden Nasenlöchern die Tränen kamen. Also auf das Wohl des Geheimrats Johann Wolfgang von Goethe. Ja, auf das Wohl des Geheimrats Johann Wolfgang von Goethe. Als ich mein Glas geleert hatte, merkte ich, dass mir über alle Maßen blümerant wurde und allen anderen mit mir. »Erlauben Sie mir eine kleine Frage«, sagte der Schnurrbärtige durch das belegte Brot in seinem Schnurrbart hindurch. Er wandte sich wieder ausschließlich an mich. »Sagen Sie, warum haben Sie so traurige Augen?« »Man könnte meinen, Sie hätten seit dem Morgen nichts getrunken. Ich war fast beleidigt.« »Was heißt nichts getrunken? Wieso traurige Augen? Die sind überhaupt nicht traurig. Die sind trübe. Ich habe mich etwas übernommen.« »Nein, nein, nein. Ihre Augen sind trübe. Trübe vor Traurigkeit. Die trüben Augen kommen von der Traurigkeit«, wiederholte der Schnurrbärtige mit der Baskenmütze, »und die Traurigkeit kommt von den Weibern.« »Die trüben Augen kommen davon, wenn man über den Durst trinkt«, unterbrach ihn der mit dem Covercoat. »Was heißt hier über den Durst und warum trinkt jemand über den Durst?« »Weil er angenommen traurig ist und zu einer Frau fährt. Schließlich kann man nicht zu einer Frau fahren, ohne zu trinken. Es müsste schon eine schlechte Frau sein. Und wenn sie tatsächlich schlecht ist, muss man erst recht trinken. Je schlechter sie ist, desto besser muss man trinken.« »Wisst ihr was?« »Was?« rief der mit dem Covercoat aus. »Ich erzähle euch was von einer einmaligen Liebe und davon, wie nützlich manchmal schlechte Weiber sind. Lass es uns so machen wie bei Turgenev. Jeder soll was erzählen.« »Einverstanden, einverstanden wie bei Turgenev.« Sogar der alte Mitritsch, sogar der sagte einverstanden. Als erster begann der mit dem Covercoat. »Ich hatte einen Freund, den ich nie vergessen werde. Er war zwar immer schon irgendwie unberechenbar, doch plötzlich schien der Teufel in ihn gefahren zu sein. Wisst ihr, in wen er sich verrannt hat? In die berühmte sowjetische Harfenistin Olga Erdeli. Beradulova ist zwar auch eine berühmte Harfenistin, aber nein, er muss sich in die Erdeli verrennen. Dabei hat er sie kein einziges Mal im Leben gesehen, nur gehört, wie sie im Radio auf der Harfe klimpert. Mach was dran, liegt da und steht nicht mehr auf. arbeitet nichts, lernt nichts, trinkt nichts, raucht nichts. Will keine Mädchen sehen, streckt den ganzen Tag den Kopf nicht aus dem Fenster. Er mit der Adele und basta, eine Liebesnacht mit der Adele, behauptet er. Und ich werde auferstehen, erst danach fange ich wieder an zu arbeiten und zu lernen. Zu rauchen und zu trinken und aus dem Fenster zu schauen. Muss es denn unbedingt die Adele sein, fragen wir ihn. Nimm doch die Vera Dulova, sie spielt großartig. Nur zu, antwortet er, wenn ihr wollt, dass ich eure Vera Dulova mit einer Hafenseite erwürge, könnt ihr sie herbringen, ich erwürge sie. Was tun? Der Arme schien langsam seinen Geist aufzugeben, wir mussten ihn irgendwie retten. So lief ich abends durch Moskau und war untröstig. Da läuft mir so eine Tusnelda über den Weg, nicht besonders alt, aber voll wie eine Haubitze. Gib mir einen Rubel, sagt sie, einen Rubel. Und da kam mir die Erleuchtung, ich gab ihr den Rubel und erklärte ihr alles. Sie, die kleine Filzhaus, erwies sich als nicht so begeistert. Griff stutzig wie die Adele. Damit es überzeugender wirkte, klemmte ich eine Balalaika unter den Arm und schleppte sie zu meinem Freund. Wir kommen rein. Er liegt noch genauso da wie vorher und bläst Trübsal. Ich warf ihm erst die Balalaika zu, direkt von der Schwelle, und dann ließ ich diese Olga auf ihn los. Ich schleuderte sie ihm ins Gesicht. Da hast du deine Adele, wenn du es nicht glaubst, frag sie selbst. Und was sehe ich am nächsten Morgen? Sein Fenster ist geöffnet. Er schaut raus und raucht leise. Es dauert nicht lange, da fängt er auch wieder an zu arbeiten, zu lernen, zu trinken und wird wieder ein Mensch wie jeder andere. Da seht ihr's. Wo ist denn da die Liebe und wo ist Turgenev? Fingen alle gleichzeitig an, noch bevor er geendet hatte. Nein, nein, wir wollen eine richtige Liebesgeschichte hören. Hast du Iwan Turgenev gelesen? Na also, dann erzähl. Wenn man so liebt wie bei Turgenev, das bedeutet, alles aufopfern für das auserwählte Geschöpf. Das tun können, was unmöglich wäre, wenn man nicht liebte wie bei Turgenev. Könntest du, wir waren unmerklich zum Du übergegangen, könntest du zum Beispiel deinem Freund, von dem du erzählt hast, könntest du ihm einen Finger abbeißen für die geliebte Frau? Warum denn einen Finger abbeißen? Warum denn einen Finger, stöhnte der mit dem Covergurt? Nein, nein, nein, hör zu, könntest du dich nachts ins Parteibüro schleichen, die Hosen ausziehen und dein ganzes Glas Tinte austrinken, dann das Glas wieder an seinen alten Platz stellen, die Hosen wieder anziehen und dich leise nach Hause schleichen? Für die geliebte Frau könntest du das. Nein, mein Gott, nein, das könnte ich nicht. Na, siehst du, lasst uns alle trinken auf Iwan Turgenev, den Edelmann von Oyol und Bürger des schönen Frankreich. Jawohl, auf den Edelmann von Oyol. Es begann wieder jenes Gluckern und Schlürfen und dann wieder jenes Schmatzen und Rauen. Zuerst bemerkte keiner, dass ich am Eingang zu unserem Coupé, nennen wir es Coupé, eine Frauengestalt aufgebaut hatte. Sie trug eine braune Baskenmütze, ein Jackett und hatte einen kleinen schwarzen Schnurrbart. Sie war von oben bis unten besoffen und die Baskenmütze hing ja schief auf dem Kopf. Ich will auch, Turgenev, und was zu trinken, sagte sie mit ihrer umfangreichen Bauchstimme. Die Konfusion dauerte nur ein paar Augenblicke. Solche Weiber, entgegnete düster der Schnurrbärtige, sollte man auf die Krim schicken und dort den Wölfen zum Fraß vorsetzen. Nicht doch! Nicht doch, protestierte ich etwas nervös. Sie soll sich zu uns setzen, sie soll uns was erzählen. Und ihr wollt Turgenev und Maxim Gorki gelesen haben. Ich rückte zur Seite, sie trank ein halbes Glas von meiner Tante Clara. Dann riss sie ihren Mund auf und sagte, seht ihr das? Vier Zähne weg! Wo sind sie denn, die Zähne? Was weiß ich, wo die sind? Ich bin eine gebildete Frau und muss ohne Zähne rumlaufen. Er hat sie mir wegen Puschkin ausgeschlagen. Alles hat mit Puschkin angefangen. Eines Tages schickte man uns den Komsomol-Organisator Jevtuschkin. Der hatte nichts Besseres zu tun, als die Mädchen in den Hintern zu kneifen und Gedichte zu rezitieren. Eines Tages packte mich plötzlich an die Waden und schreit, hat dich mein Blick jemals gequält? Ich antworte, und wenn er hätte, und darauf packt er mich wieder an den Waden, hat meine Stimme dich beseelt. Er reißt mich plötzlich an sich und zerrt mich irgendwo hin. Und als es sich ausgezerrt hatte, lief ich tagelang wie im Tran herum und wiederholte immer zu Puschkin, Jevtuschkin, gequält, beseelt, Puschkin, Jevtuschkin. Komm zur Sache, unterbrach sie der Schnurrbärtige, komm zu den Vorderzähnen. Gleich komme ich zu den Zähnen. Sie werden ihre Zähne schon kriegen. Wie ging es weiter? Ja, seit jenem Tag lief alles gut. Ein ganzes halbes Jahr versuchten wir den Himmel auf dem Heuboden und alles lief gut. Aber dann hat dieser Puschkin wieder alles versaut. Ich bin nämlich wie Jeanne d'Arc. Was tut die, anstatt ihre Kühe zu hüten und ihr Korn zu ernten? Schwingt sich aufs Pferd und reitet auf ihrem Hintern nach Orléans, Abenteuer suchen. So auch ich. Kaum habe ich was getrunken, gehe ich auf ihn los. Wer soll denn für dich die Kinder großziehen? Puschkin, was? Er schnauzt zurück, was denn für Kinder? Es sind doch keine da. Was hast du denn mit einem Puschkin? Und darauf ich, wenn sie da sind, ist es zu spät, sich auf Puschkin zu besinnen. Und so ging es jedes Mal, kaum dass ich ein bisschen was getrunken hatte. Die Kinder, sage ich, wer soll die für dich großziehen? Puschkin, was? Und ihr tobt, geh weg da, ja. Schreit er, lass mich, du bringst mich zur Weißglut. Ich hasste ihn in diesem Augenblick. Ich hasste ihn so sehr, dass mir davon schwarz vor Augen wurde. Und trotzdem nachher liebte ich ihn wieder so sehr, dass ich nachts davon aufwachte. Aber neulich, da konnte ich mich nicht mehr bremsen. Ich war blau wie ein Veilchen. Ich stürzte mich auf ihn und brüllte, soll vielleicht Puschkin die Kinder für dich großziehen? Was, Puschkin vielleicht? Kaum war Puschkins Name gefallen, wurde er blass vor Wut und begann am ganzen Körper zu zittern. Sauf, besaufe dich, aber lass Puschkin in Ruhe, lass die Kinder in Ruhe, sauf alles aus, sauf mein Blut, aber versuch Gott deinen Herrn nicht. Ich war zu der Zeit krankgeschrieben wegen Gehirnerschütterung und Darmverschluss. Im Süden war gerade Herbst und ich schrie ihm ins Gesicht, geh fort, du Verbrecher, geh ein für alle Mal. Ich werde ohne dich auskommen, ein paar Wochen werde ich mich rumtreiben, dann werfe ich mich unter den Zug. Und anschließend gehe ich ins Kloster und nehme den Schleier und du wirst kommen, um mich um Verzeihung zu bitten und ich werde durch die Tür treten, ganz in Schwarz, schön und anmutig und dir mit meinen eigenen Krallen die Fresse zerkratzen. Geh! Und dann brüllte ich wieder, liebst du wenigstens meine Seele? Liebst du sie, meine Seele? Er wurde immer wütender und zitterte. Mit dem Herzen brüllte er, ja, mit dem Herzen liebe ich deine Seele, aber mit der Seele, nein, mit der nicht. Er lachte auf, irgendwie tierisch. Wie in einer Oper, packte mich, brach mir den Schädel und verschwand nach Wladimir an der Klerzma. Warum verschwand er? Zu wem? Ganz Europa teilte mein Befremden. Meine taubstumme Großmutter saß auf dem Ofen und sagte, siehst du, Daschenka, so weit ist es mit dir gekommen auf der Suche nach deinem Ich. Ja, nach einem Monat kam er zurück. Ich war an dem Tag Sternhagel besoffen. Als ich ihn sah, fiel ich vornüber auf den Tisch, brach in Gelächter aus und strampelte mit den Beinen. Aha, schrie ich. Du glaubst, du kannst nach Wladimir an der Klerzma abhauen. Und wer soll für dich die Kinder? Er kam wortlos auf mich zu, schlug mir 4 Vorderzähne aus und verschwand nach Rostow am Don im Auftrag des Komsomol. Gleich kipp ich um. Kleiner, gib mir noch einen Tropfen. Alle bogen sich vor Lachen. Die taubstumme Großmutter hatte ihnen den Rest gegeben. Wo ist er denn jetzt, dein Jevtuschkin? Was weiß ich, wo der ist. Entweder in Sibirien oder in Mittelasien. Wenn er in Rostow angekommen ist und noch lebt, dann ist er jetzt irgendwo in Mittelasien. Aber wenn er nicht bis nach Rostow gekommen ist und gestorben ist, dann ist er jetzt in Sibirien. Ganz richtig, unterstützte sie. In Mittelasien stirbt man nicht. In Mittelasien lässt sich's leben. Selbst war ich zwar noch nie dort, aber mein Freund Tichonow. Er berichtete, du gehst und gehst und auf einmal ein Dorf, ein Kischlack. Die Öfen werden mit getrocknetem Mist geheizt. Zu saufen gibt es nicht. Aber dafür zu fressen, jede Menge Aküne und Sacksaule, davon hat er sich dort fast ein halbes Jahr ernährt, von diesen Aküne und Sacksaulen. Schlecht kann es nicht gewesen sein, er kam geschwächt zurück mit vorstehenden Augen. Und in Sibirien? Nein, in Sibirien kann man nicht leben. In Sibirien lebt überhaupt keiner, nur Neger. Man bringt ihnen dort keine Lebensmittel hin, zu trinken gibt es auch nichts, geschweige denn was zu essen. Lediglich einmal im Jahr schickt man ihnen aus Schitomir bestickte Handtücher, an denen sich die Neger dann aufhängen. Was denn für Neger? Der mit dem Covercoat, der inzwischen eingenickt war, wurde wieder lebendig. Was denn für Neger in Sibirien? Die Neger leben in den Staaten und nicht in Sibirien. Angenommen, sie waren schon in Sibirien, aber waren sie auch schon in den Staaten? Ja, war ich. Und ich habe dort keinen einzigen Neger gesehen. Keinen einzigen Neger in den Staaten? Jawohl, in den Staaten. Nicht einen Neger. Alle waren inzwischen so benebelt im Kopf, dass sie sich über nichts mehr wundern konnten. Die tragische Frauengestalt mit Schramme und ohne Zähne hatten sie längst vergessen. Sie selbst schienen sich vergessen zu haben und alle anderen sich auch. Nur der junge Mitritsch war eifrig dabei, in der Gegend herumzugeifern, um sich in Gegenwart einer Dame zu zeigen. Sie waren also in den Staaten, lallte der Schnurrbärtige. Das ist äußerst interessant, dass es da keine Neger gibt und nie welche gegeben hat, das halte ich für möglich. Ich glaube Ihnen, wie meine eigene Mutter. Aber sagen Sie eins, gibt es dort auch keine Freiheit? Ist die Freiheit eine Utopie geblieben auf diesem Kontinent des Leids? Ja, antwortete ich ihm, die Freiheit ist eine Utopie geblieben auf diesem Kontinent des Leids. Und die Leute haben sich dort so daran gewöhnt, dass sie es fast nicht mehr merken. Denken Sie nur, ich bin lange durch die Straßen gelaufen, habe sie beobachtet. In keinem der Gesichter, in keiner Geste, in keiner Replik lässt sich bei ihnen auch nur die geringste Ungeschliffenheit erkennen, an die wir hier so gewöhnt sind. In jeder Visage drückt sich in einer Minute so viel Würde aus, dass es uns für die ganze Zeit unseres ruhmreichen 7-Jahres-Planes reichen würde. Wie kommt's, dachte ich, während ich von Manhattan auf die 5th Avenue abbog und gab mir selbst die Antwort. Das kommt von ihrer säuischen Selbstgefälligkeit, von nichts anderem. Doch woher kommt die Selbstgefälligkeit? Ich blieb mitten auf der Avenue wie angewurzelt stehen, um den Gedanken zu Ende zu spinnen. Woher kommt in einer Welt von fiktiver Propaganda, in einer Welt der Reklameauswüchse so viel Selbstgefälligkeit? Ich ging in Richtung Harlem und zuckte mit den Schultern. Wie kommt's, dass die Spielbälle der Monopolideologen Die Marionetten der Kanonenkönige, wie kommt's, dass die einen so guten Appetit haben? Fressen 5-mal am Tag und zwar nicht wenig üppig. Aber auch das mit der gleichen unendlichen Würde. Kann ein guter Mensch überhaupt Appetit haben und erst recht in den Staaten? Ja, ja, der alte Mitritsch nickte mit dem Kopf. Die essen und essen dort, während wir fast gar nichts mehr essen. Den ganzen Reis schicken wir nach China, den ganzen Zucker nach Kuba. Was bleibt da für uns noch übrig? Lass mal, Opa, du hast deinen Teil schon gegessen, versündige dich nicht. Wenn du in die Staaten kommst, vergiss eins nicht, vergiss die Heimat nicht und vergiss nicht ihre Güte. Maxim Gorki hat nicht nur über die Weiber geschrieben, er hat auch über die Heimat geschrieben. Sie sind doch viel herumgekommen, sagte der Schnurrbärtige, haben viel gesehen. Sagen Sie, wo schätzt man den russischen Menschen mehr, diesseits oder jenseits der Pyrenäen? Jenseits weiß ich nicht, aber diesseits schätzt man ihn überhaupt nicht. Ich war zum Beispiel in Italien. Dort schenkt man dem russischen Menschen keinerlei Beachtung. Die singen und malen nur den ganzen Tag. Einer steht da und singt und der andere sitzt daneben und malt den, der singt. Der dritte steht etwas abseits und besingt den, der malt. Das alles stimmt ein unendlich traurig, aber die Italiener verstehen unsere Traurigkeit nicht. Diese Italiener, was verstehen die überhaupt, unterstützte mich der Schnurrbärtige. Im Grunde hatte ich in Italien auch nichts verloren. Ich pfiff darauf und begab mich nach Frankreich. Ich durchquerte Tirol und schlug meinen Weg in Richtung Sorbonne ein. Ich komme in die Sorbonne und sage, ich möchte bei Ihnen studieren, um Baccalaureus zu werden. Sie fragen mich, wenn du Baccalaureus werden willst, musst du irgendwas von einem Phänomen an dir haben. Was hast du denn von einem Phänomen an dir? Was sollte ich Ihnen antworten? Ich sage, nun, was sollte ich von einem Phänomen an mir haben? Ich bin weise. Aus Sibirien, fragen Sie mich. Ja, antworte ich. Nun, wenn du aus Sibirien kommst, dann muss wenigstens deine Psyche irgendwas an sich haben. Was hat denn deine Psyche an sich? Ich dachte nach. Das hier war immerhin nicht Rapunova, sondern die Sorbonne. Ich musste irgendwas Gescheites von mir geben. Ich dachte nach und sagte, das, was ich von einem Phänomen an mir habe, ist mein sich frei entwickelnder Logos. Während ich nachgedacht hatte, was ich Gescheites sagen könnte, hatte sich der Rektor der Sorbonne von hinten an mich herangeschlichen, zog mir mit aller Kraft eins übers Genick. Ein Idiot bist du, sagte er, und kein Logos. Raus, brüllte er, raus, Jodefejew, aus unserer Sorbonne. Nun, was sollte ich jetzt tun? Schließlich musste ich mir Paris auf jeden Fall noch ansehen. Ich komme hin, gehe Richtung Notre Dame und wundere mich. Ringsum nichts als Puffs. Aufrecht steht nur der Eiffelturm und oben sitzt General de Gaulle, kaut Kastanien und schaut durch sein Fernglas in alle vier Himmelsrichtungen. Wozu tut er das, wo doch in allen vier Richtungen nur Puffs zu sehen sind? Und die Boulevards, wozu? Zum Bummeln hat sowieso niemand Zeit. Die Leute pendeln alle nur zwischen Puff und Klinik, zwischen Klinik und Puff und ringsum so viel Tripper, dass einem das Atmen schwerfällt. Plötzlich sehe ich zwei Bekannte, ein Mann und eine Frau, beide kaum Kastanien und beide nicht mehr die Jüngsten. Wo hatte ich sie schon gesehen? In den Zeitungen? Es fiel mir nicht mehr ein. Jedenfalls hatte ich sie erkannt. Es waren Louis Aragon und Elsa Triolet. Wo die wohl hingehen, überlegte ich, aus der Klinik in den Puff oder aus dem Puff in die Klinik. Schämlich wies ich mich selbst zurecht. Du bist schließlich in Paris und nicht in Chaponova. Stelle ihnen lieber ein paar sozialkritische Fragen, ein paar von den qualvollsten sozialkritischen Fragen. Ich holte Louis Aragon ein und sagte ihm alles. Ich öffnete ihm mein Herz, sagte ihm, dass ich an der Welt verzweifelt bin, dass ich keine Zweifel mehr hegen kann, dass ich sterbe vor inneren Widersprüchen und vieles andere. Aber er sah mich nur an, salutierte wie ein alter Veteran, nahm seine Elsa unter den Arm und ging weiter. Ich holte die beiden wieder ein und wandte mich nun nicht mehr an Louis, sondern an Triolet, sagte ihr, dass ich sterbe vor Eintönigkeit und Erlebnisarme, dass ich immer dann von Zweifeln geplagt werde, wenn die Verzweiflung aufhört, während ich in Augenblicken der Verzweiflung keine Zweifel kenne. Aber sie tätschelte mir nur die Wange wie eine alte Nutte, nahm ihren Aragon unter den Arm und ging weiter. Später erfuhr ich aus der Presse, dass die beiden gar nicht die waren, für die ich sie gehalten hatte. In Wirklichkeit waren es Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir. Aber das konnte mir jetzt schließlich egal sein. Ich marschierte und dachte nach, während ich marschierte, in Richtung auf Albion. Entschuldigen Sie, unterbrach mich der Schnurrbärtig. Mich erstaunt Ihr Elan. Nein, wirklich, ich glaube Ihnen wie meine eigenen Mutter. Aber es erstaunt mich, mit welcher Leichtigkeit Sie alle Staatsgrenzen überwinden. Was soll daran erstaunlich sein? Was denn für Grenzen? Die Grenzen sind dazu da, um die Nationen nicht miteinander zu verwechseln. Bei uns zum Beispiel weiß der Grenzsoldat ganz genau, dass die Grenze, die er bewacht, keine Fiktion und kein Symbol ist, weil nämlich auf der einen Seite russisch gesprochen und mehr getrunken wird und auf der anderen weniger getrunken und nicht russisch gesprochen wird. Aber dort... Wie könnte es dort Grenzen geben, wo doch alle gleich viel trinken und niemand Russisch spricht? Dort wären Sie vielleicht froh, wenn Sie einen Grenzsoldaten irgendwo hinstellen könnten, aber Sie wissen einfach nicht, wohin. Die Grenzsoldaten streuen dort durch die Gegend ohne jede Beschäftigung, machen lange Gesichter und bitten die Vorübergehenden um Feuer. Was das betrifft, ist man dort völlig frei. Es ist also absolut nichts erstaunlich daran. Um 12 Uhr und 0 Minuten nach Greenwich-Zeit wurde ich bereits dem Direktor des Britischen Museums vorgestellt, der einen blöden, aber sehr klangvollen Namen hatte, Sir Mixed Pickles oder so ähnlich. »Was wollen Sie von uns?«, fragte mich der Direktor des Britischen Museums. »Ich möchte mich bei Ihnen engagieren. Genauer, ich möchte, dass Sie mich engagieren. Das ist es, was ich möchte.« »Soll ich Sie vielleicht in diesen Hosen da engagieren?«, sagte der Direktor des Britischen Museums. »Was meinen Sie mit diesen Hosen da?«, fragte ich zurück und versuchte ihn meine Enttäuschung nicht merken zu lassen. Aber er tat, als hätte er mich nicht gehört. Er kniete sich auf alle Viere vor mich hin und fing an, meine Socken zu beschnuppern. Als er fertig war, stand er auf und rümpfte die Nase und spuckte aus und fragte mich, »Soll ich Sie vielleicht in diesen Socken da engagieren?« »Was meinen Sie mit diesen Socken da?«, fragte ich zurück und versuchte nicht mehr, meine Enttäuschung zu verbergen. »Was ist denn los mit meinen Socken? Die Socken, in denen ich in meiner Heimat herumgelaufen bin? Ja, die haben wirklich gerochen. Aber vor meiner Abreise habe ich frische angezogen. Denn im Menschen muss alles schön sein, die Seele, die Gedanken. Und...« Aber er wollte überhaupt nicht zuhören. Er ging ins britische Oberhaus und verkündete dort, »My Lords, hinter dieser Tür steht ein verkommenes Subjekt. Er kommt aus dem verschneiten Russland, scheint aber gar nicht sehr betrunken zu sein. Was soll ich mit ihm machen, mit diesem Jammerlappen? Soll ich diese Vogelscheuche engagieren oder soll ich diesem Schreckgespanst kein Engagement geben?« Die Lords begutachteten mich durch ihr Monokel und sagten, »Versuch's doch mal, William, du könntest ihn als Ausstellungsstück hernehmen. Dieser windige Scheißer lässt sich in jedes Interieur einfügen.« Da ergriff die Königin von England das Wort. Sie hob die Hand und rief, »Kontrolleure! Kontrolleure!« Ein Aufschrei ging durch das ganze Abteil, schwoll und explodierte die Kontrolleure. Meine Geschichte wurde an der interessantesten Stelle unterbrochen. Doch nicht nur sie, alles wurde auf halber Strecke unterbrochen. Im Grunde genommen hat auf der Strecke nach Petuschki keine Angst vor den Kontrolleuren, weil alle ohne Fahrschein sind. Wenn irgendein Abtrünniger im Suff aus Versehen einen Fahrschein gekauft hat, ist es ihm natürlich furchtbar peinlich, wenn die Kontrolleure kommen. Wenn sie ihn nach dem Fahrschein fragen, kann er niemand in die Augen sehen. Nicht dem Schaffner, nicht den Passagieren. Er möchte am liebsten im Erdboden versinken. Der Schaffner betrachtet seinen Fahrschein voller Abscheu und wirft dem Dreckskerl vernichtende Blicke zu. Die Passagiere sehen alle auf ihn. Mit großen, schönen Augen, als wollten sie sagen, schlag die Augen nieder, du Schweinehund, du Gewissenloser. Und dem Schaffner sehen sie noch entschiedener in die Augen. Schau uns an, so sind wir. Uns kannst du nichts vorwerfen. Komm her zu uns, Semjonitsch, wir werden dich nicht enttäuschen. Bis zu dem Zeitpunkt, als Semjonitsch Oberschaffner wurde, hatte alles ganz anders ausgesehen. Die Fahrscheinlosen jagte man damals in die Reservate wie die Indianer. Schlug ihn den Bockhaus Efron über den Schädel, kassierte die Strafe und dann raus aus dem Zug. Der Oberschaffner Semjonitsch veränderte alles. Er schaffte sämtliche Strafen und Reservate ab. Er machte das einfacher. Er nahm von jedem Fahrscheinlosen 1 Gramm Wodka pro Kilometer. In ganz Russland nimmt das Fahrerpersonal von den Schwarzfahrern 1 Kopeke pro Kilometer. Aber Semjonitsch machte das 1,5-mal billiger. 1 Gramm pro Kilometer. Nun. Die Neueinführung von Semjonitsch hatte die Verbindung zwischen Schaffner und breiter Masse gestärkt, hatte die Verbindung verbilligt, vereinfacht und humanisiert. Das allgemeine Zittern und Beben, aus dem sich der Aufschrei »Die Kontrolleure löst«, hat heute nichts Erschreckendes mehr. Die Passagiere zittern vor Freude. Semjonitsch kam in den Wagen, gierig grinsend. Er stand kaum noch auf den Beinen. Gewöhnlich fuhr er nur bis Arechavasujewa. In Arechavasujewa stieg er aus und begab sich in sein Kontor, vollgetankt bis zum Erbrechen. »Schon wieder, du, Mitritt, schon wieder nach Arechava. Karussell fahren von euch beiden 80 und du, Schnurrbart, Saltikowskaja, Arechavasujewa, 72 Gramm und... Du, Venja. Semjonitsch richtete seinen blutrünstigen Blick auf mich und tauchte mich in seine heiße Alkoholfahne. Und du, Venja, wie immer Moskau Petuschki. Ja, wie immer und diesmal für ewig Moskau Petuschki. Du glaubst wahrscheinlich, Scheherazad, dass du mir auch diesmal wieder entwischen kannst, was? An dieser Stelle muss ich ganz kurz abschweifen und während Semjonitsch die im Zustand der Strafdosis trinkt, erkläre ich euch schnell, warum er von Scheherazad und Entwischen spricht. Es ist schon 3 Jahre her, seit ich mit Semjonitsch zum ersten Mal zusammengestoßen bin. Damals hatte er gerade erst diese Stelle angetreten. Er kam auf mich zu und fragte, Moskau, Petuschki, 125. Als ich nicht begriff, worum es ging, erklärte er es mir. Und als ich ihm sagte, dass ich keinen einzigen Tropfen bei mir hätte, antwortet er, was soll ich denn mit dir machen? Soll ich dir eins in die Fresse schlagen dafür, dass du keinen einzigen Tropfen bei dir hast? Ich erwiderte, dass er mich nicht schlagen solle und murmelte irgendwas aus dem Bereich des römischen Rechts. Dafür bekundete er starkes Interesse und bat mich, mehr über alles Antike und Römische zu erzählen. Ich begann zu erzählen, war bereits bei der skandalösen Geschichte von Lucrezia und Tarquinius. Aber da hielt der Zug in Arechava Sujeva, wo Semjonitsch aussteigen musste. So war er um den Schluss der Geschichte gekommen und hatte nicht erfahren, was denn nun mit Lucrezia geschehen war. Hatte Tarquinius diese Flasche das Seine erreicht oder nicht? Semjonitsch ist unter uns gesagt ein seltener Weiberheld und Schwärmer. Von der ganzen Weltgeschichte faszinierten ihn nur ihre Bettgeschichten. Als uns eine Woche später in der Gegend von Frasevo die Kontrolleure wieder überfielen, da sagte Semjonitsch nicht mehr Moskau, Petuschki 125. Nein, er stürzte sich auf mich und verlangte nach der Fortsetzung. Wie ging's weiter? Hat er diese Lucrezia endlich doch noch? Ich erzählte ihm die Fortsetzung, da blieb unser Zug wie angewurzelt stehen, wir waren in Arechava Sujeva und Semjonitsch sprang hinaus auf die Plattform. Endgültig seiner Neugierde ausgeliefert. So ging es ganze 3 Jahre, jede Woche. Auf der Strecke Moskau, Petuschki war ich der einzige Passagier ohne Fahrschein, der Semjonitsch noch nie ein Strafgramm gezahlt hatte und trotzdem mit dem Leben und ohne Schläge davongekommen war. Aber jede Geschichte hat einmal ein Ende und die Weltgeschichte auch. Letzten Freitag war ich bis zu Indira Gandhi, Moshe Dayan und Dubček gekommen. Weiter kann man nicht mehr gehen. Nun, Semjonitsch hatte seine Strafdosis ausgetrunken, rülpste und fixierte mich wie eine Boa oder Sultan Scheria. Moskau, Petuschki, 125. Semjonitsch, sagte ich fast flehend. Semjonitsch, hast du heute viel getrunken? Ganz schön, antwortete Semjonitsch nicht ohne Stolz. Er war sternhagelbesoffen. Heißt das, dass du voller Fantasie bist? Heißt das, dass du deinen Blick in die Zukunft richten kannst? Heißt das, dass du dich mit mir zusammen aus der dunklen Vergangenheit in das goldene Zeitalter versetzen kannst? Kann ich, wenn ja, kann ich. Heute kann ich alles. Kannst du vom Dritten Reich, vom 4. Rückenwirbel, von der 5. Republik und dem 17. Parteitag mit mir zusammen einen Schritt tun in die Welt des von allen Juden sehnlichst erwarteten 5. Königreichs, des 7. Himmels und der 2. Ankunft des Herrn? Kann ich, Gunst Semjonitsch? Schieß los, Scheherazade. Hör zu, es wird kommen, der Tag, der auserwählteste aller Tage. An diesem Tag wird der nach dem Herrn schmachtende Simeon endlich sagen, Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren. Und der Erzengel Gabriel wird sagen, gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden, du bist gebenedeit unter den Weibern. Und Dr. Faust wird zum Augenblick sagen, verweile doch, du bist so schön. Und alle, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben steht, werden zu singen anheben, frohlocke Jesaja, Diogenes wird seine Lampe löschen. Und es werden Güte und Schönheit herrschen. Alles wird gut sein und alle werden gut sein. Und außer Güte und Schönheit wird es nichts geben. Und es werden sich im Kuss vereinigen. Im Kuss vereinigen. Semjonitsch zappelte vor Ungeduld. Ich kam nicht mehr dazu, ihm zu antworten. Der Zug blieb wie angewurzelt stehen. Wir waren in Arechava Sujeva. Die Tür öffnete sich automatisch. Der Oberschaffner Semjonitsch, dessen Interesse ich zum 1001. Mal geweckt hatte, flog auf den Bahnsteig hinaus und schlug mit dem Kopf am Geländer auf. 2 oder 3 Sekunden blieb er noch auf den Beinen stehen, nachdenklich und schwankend wie ein Schilfrohr im Wind, und dann brach er vor den Füßen der aussteigenden Passagiere zusammen. Alle Strafen für fahrscheinlose Fahrten brachen aus seinem Schädel hervor und zerflossen am Bahnsteig. All dies habe ich ganz deutlich gesehen und bezeuge es vor der Welt, aber alles andere habe ich nicht mehr gesehen und kann deshalb auch nichts bezeugen. Mit einem Zipfel meines Bewusstseins, mit einem ganz winzigen Zipfel erinnere ich mich daran, wie die Lawine der in Arechava aussteigenden Passagiere mich überrollte und in sich aufsaugte, wie ekelhafte Spucke, die man im Mund sammelt, um sie am Bahnsteig von Arechava auszuspucken. Und wenn der Herr mich eines Tages dort fragen wird, ist es denn möglich, wenn ja, dass du dich an nichts mehr erinnern kannst? Ist es denn möglich, dass du sogleich in jenen Schlaf verfallen bist, mit dem dein ganzes Unglück begonnen hat? Dann werde ich ihm antworten, nein, Herr, nicht sogleich. Mit einem Zipfel meines Bewusstseins, mit jenem winzigen Zipfel erinnere ich mich daran, dass es mir endlich gelang, Herr über das Inferno zu werden und mich in den leeren Raum des Wagens zu retten, um auf irgendjemandes Sitzbank zu fallen, die erste von der Tür. Und als ich gefallen war, Herr, gab ich mich sogleich dem gewaltigen Strom der Fantasien und trägen Schläfrigkeit hin. Eure ganzen Erfindungen vom goldenen Zeitalter, wiederholte ich immer wieder, sind verzweifelte Lügen. Doch mir ist sein Urbild vor 12 Wochen erschienen. Und in einer halben Stunde wird sein Glanz zum 13. Mal für mich aufblitzen. Dort verstummt der Vogelsang nicht bei Tage und nicht bei Nacht. Dort verblühte Jasmin nicht Sommers und Windes. Was ist dort im Jasmin? Wer ist das, eingehüllt in Samt und Seide, mit gesenkten Wimpern den Duft der Lilien einatmend? Ich grinse wie ein Idiot und schiebe die Jasminzweige auseinander. Und durch die Jasminzweige tritt Tichonow, verschlafen und blinzelnd, geblendet von mir und der Sonne. Was treibst du hier, Tichonow? Ich schreibe an den Thesen. Alles ist längst bereit für die Kundgebung, nur die Thesen nicht. Aber nun sind auch die so weit. Du meinst also, dass die Stunde reif ist? Was weiß ich, sobald ich ein bisschen was getrunken habe, scheint mir, dass sie reif ist. Doch kaum lässt der Rausch nach, denke ich, nein, sie ist noch nicht reif. Es ist noch zu früh, zum Gewehr zu greifen. Trink ein Glas Wacholderschnaps, Vadia. Tichonow trank ein Glas Wacholderschnaps, rülpste und ließ traurig den Kopf hängen. Nun ist die Stunde reif. Wart's ab, gleich wird sie reif sein. Wann sollen wir denn die Kundgebung machen? Morgen? Was weiß ich, wann Demtschik trank und wurde noch trauriger. Nun, was meinst du? Ist es soweit? Es ist soweit. Vergiss die Parole nicht und sag den anderen, dass sie daran denken sollen. Morgen früh zwischen den Dörfern Gatino und Jeliseikava am Viehhof um 9:00 nach Greenwich-Zeit. Ja, um 9:00 nach Greenwich-Zeit. Auf Wiedersehen, Genosse. Versuch zu schlafen heute Nacht. Ich werd's versuchen. Auf Wiedersehen, Genosse. An dieser Stelle muss ich unbedingt eine Einschränkung machen und im Angesicht des Gewissens der ganzen Menschheit etwas klarstellen. Ich war von Anfang an gegen dieses Abenteuer, das so unfruchtbar wie ein Feigenbaum ist. Sehr schön gesagt. Unfruchtbar wie ein Feigenbaum. Ich war von Anfang an der Meinung, dass die Revolution nur dann einen Sinn hat, wenn sie sich in den Herzen vollzieht und nicht auf den Straßen. Doch nun haben sie mal ohne mich damit angefangen. Und ich kann nicht abseits von denen stehen, die angefangen haben. Ich muss wenigstens versuchen, die unnütze Verhärtung des Herzens zu verhindern und das Blutvergießen zu mindern. Um 9:00 Greenwich-Zeit saßen wir im Gras am Viehhof und warteten. Jedem, der vorüberging, riefen wir zu. Setz dich zu uns, Genosse, stehen macht nicht klüger, nicht in den Füßen ist die Wahrheit, jeder blieb stehen. Womit hat das alles begonnen? Alles hatte damit begonnen, dass Tichonow an das Tor des Landwirtschaftssowjets von Jeliseikava seine 14 Thesen angeschlagen hatte. Genau, er hatte sie nicht ans Tor angeschlagen, sondern mit Kreide an den Zaun geschrieben. Eigentlich waren das auch keine Thesen, sondern Wörter. Eindeutige und lapidare Wörter. Und es waren auch keine 14, sondern nur 2. Aber wie dem auch sei, damit hatte alles begonnen. Wir teilten uns in 2 Marschblöcke auf, bewaffneten uns mit Standarten und gingen los. Wir marschierten unerschrocken bis zum Sonnenuntergang. Tote waren nicht zu beklagen, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Es gab auch keine Verletzten und nur einen Gefangenen, den früheren Vorsitzenden des Landwirtschaftssowjets von Larionowa, der in der Neige seines Lebens der Trunksucht und des angeborenen Schwachsinns beschuldigt wurde. Jeliseikava wurde eingenommen. Tscherkassowa lag vor uns auf den Knien. Niugodowa und Bekscha flehten um Gnade. Sämtliche lebenswichtige Zentren im Landkreis von Petuschki. Angefangen vom Geschäft in Polomy bis zum Lager des Kaufhauses in Andrejewskoje waren durch die Kraft der Aufständischen eingenommen. Nach Sonnenuntergang wurde das Dorf Tscherkassowa zur Hauptstadt ausgerufen. Der Gefangene wurde dorthin befördert und am gleichen Ort ein improvisierter Siegerkongress einberufen. Die Redner waren stockbesoffen und faselten alle dasselbe. Maximilien Robespierre, Oliver Cromwell, Sofia Perovskaja, Vera Sasulic, die Strafkommandos von Petuschki, der Krieg mit Norwegen und wieder Vera Perovskaja und Sofia Sasulic. Da riefen welche, wo soll denn dieses Norwegen liegen? Das weiß der Teufel, antworteten andere, am Arsch der Welt. Wo sich die Füchse gute Nacht sagen. Wo immer es liegen mag, versuchte ich, die lärmende Menge zu beruhigen. Um eine Intervention kommen wir nicht herum. Um die durch den Krieg zerstörte Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, muss man sie erst zerstören. Und dafür braucht man einen Bürgerkrieg oder irgendeinen anderen mit mindestens 12 Fronten. Was wir brauchen, ist die Weiße Armee aus Polen, schrie Tichonow, der kaum noch aufrecht auf den Beinen stehen konnte. Du Idiot, unterbrach ich ihn. Du musst doch immer daneben hauen. Du bist ein glänzender Theoretiker, Vadim. Deine Thesen haben wir uns ins Herz geschrieben. Aber sobald es an die praktische Arbeit geht, baust du nur noch Scheiße. Was hast du denn von der Weißen Armee, du Trottel? Habe ich etwa darauf bestanden, lenkte Tichonow ein, als ob ich mehr davon hätte als ihr. Wenn ihr meint, dann nehmen wir Norwegen. Keiner schlief in dieser Nacht. Alle waren von Enthusiasmus erfüllt. Sahen in den Himmel, warteten auf die norwegischen Bomben, auf die Öffnung der Geschäfte und die Intervention. Morgens Noch vor Öffnung der Geschäfte fand ein Plenum statt. Es war ein erweitertes, revolutionäres Plenum. Doch da unsere ganzen 4 Plenums erweitert und revolutionär waren, entschlossen wir uns, sie zu nummerieren, damit sie nicht verwechselt werden konnten. Erstes Plenum, zweites Plenum, drittes Plenum und viertes Plenum. Das erste Plenum diente einzig und allein der Wahl des Präsidenten. Das heißt, meine Wahl zum Präsidenten. Dazu brauchten wir 1,5 bis 2 Minuten nicht mehr. Die ganze restliche Zeit verschlang eine rein spekulative Frage. Wer würde das Geschäft früher öffnen? Tante Mascha in Andrejewskaja oder Tante Schura in Polomi? Ich saß in meinem Präsidium, hörte zu, wie sie diskutierten und dachte, Diskussionen sind auf jeden Fall notwendig, aber viel notwendiger sind Dekrete. Warum vergessen wir das, was jede Revolution krönt, nämlich das Dekret? Zum Beispiel ein Dekret, das Tante Schura in Polomi vorschreibt, das Geschäft morgens um 6 zu öffnen. Das könnte einfacher sein, schließlich haben wir die Macht und können Tante Schura befehlen, das Geschäft morgens um 6 zu öffnen, statt um 9.30 Uhr. Ich ließ Tichonow in die Couloir rufen und trank mit ihm ein Glas Kümmelschnaps und sagte, hör mal, Kanzler, zuerst müssen wir ein Dekret schreiben, wenigstens ein einziges, wenigstens ein ganz langweiliges. Haben wir Papier und Tinte, setz dich hin und schreib. Danach trinken wir was und geben die Erklärung der Rechte ab. Und erst dann können wir mit dem Terror anfangen. Anschließend trinken wir noch was und dann heißt es lernen, lernen und wieder lernen. Tichonow schrieb 2 Worte, trank sein Glas leer und seufzte. Tja, was meinst du, sollen wir die Zeitrechnung ändern oder so lassen, wie sie ist? Lass sie lieber in Ruhe, solange man in der Kacke nicht rührt, stinkt sie nicht. Da hast du recht. Am besten wir schließen jetzt das Plenum, oder? Tante Schura in Polomi hat das Geschäft schon aufgemacht. Angeblich hat sie Rossiskaja. Bei Tante Schura in Polomi gab es tatsächlich Rossiskaja. Aus diesem Grund und auch deshalb, weil mit Vergeltungsschlägen aus der Kreisstadt gerechnet werden musste, wurde beschlossen, die Hauptstadt vorübergehend von Tscherkassawa nach Polomi zu verlegen. Dort fand am nächsten Morgen auch das 2. Plenum statt, das ausschließlich meinem Rücktritt vom Amte des Präsidenten gewidmet war. Ich stehe vom Präsidentenstuhl auf, sagte ich in meiner Rede und spucke darauf. Ich meine, dass das Amt des Präsidenten einem Mann zusteht, der sich die versoffene Fresse in 3 Tagen nicht einschlagen lässt. Haben wir etwa solche unter uns? Nein, solche haben wir nicht, antworteten die Abgeordneten im Chor. Könnte man mir vielleicht die versoffene Fresse in 3 Tagen nicht einschlagen? 1-2 Sekunden musterten mich die Abgeordneten prüfend und antworteten wieder im Chor. Doch, könnte man. Na, also fuhr ich fort. Wir kommen auch ohne Präsident aus. Lasst uns lieber auf die Felder hinausgehen, Punsch kochen. Meine Rede wurde von Ovationen unterbrochen und das Plenum löste sich auf. Im Nu waren die umliegenden Felder und Wiesen von blauen Feuern erhellt. Ich nahm den Kanzler leise beiseite. Er stank aus allen Poren nach Punsch. Gefällt dir unsere Revolution, Wadja? Ja, antwortete Wadja. Sie ist schauerlich, aber wunderschön. Und was ist mit Norwegen, Wadja? Was hört man von dort? Vorläufig nichts. Auch am nächsten Morgen fiel keine Bombe auf uns herab. Ich eröffnete das 3. Plenum und verkündete, Senatoren, ich sehe, niemand in der Welt sucht Freundschaft noch Streit mit uns. Alle haben sich von uns abgewandt und halten den Atem an. Da aber morgen gegen Abend die Vergeltungskommandos aus Petuschki hier eintreffen werden und der Wodka bei Tante Schura morgen früh zu Ende gehen wird, übernehme ich hiermit die volle Macht. Den Idioten unter euch, die nicht verstehen, was ich meine, erkläre ich es. Ich rufe hiermit die Sperrstunde aus. Darüber hinaus erkläre ich die Vollmachten des Präsidenten für außerordentlich und ernenne mich gleichzeitig zum Präsidenten, das heißt zur Persönlichkeit, die über dem Gesetz und über den Propheten steht. Ich sah mich um. Die Passagiere im Zug Moskau-Petuschki saßen auf ihren Plätzen und grinsten dreckig. Ach so, ich sitze also immer noch im Zug und fahre. Macht nichts, Jedefejew, macht nichts. Hast du noch einen Schluck Kobanskaja in der Tasche? Hab ich. Na also, dann geh hinaus auf die Plattform und trink. Trink, damit der Brechreiz nachlässt. Ich ging auf die Plattform, von allen Seiten eingekreist, von dem blöden Grinsen der Passagiere. Vom Grund meiner Seele stieg Unruhe auf, und es war unmöglich zu begreifen, was für eine Unruhe das war, woher sie kam und warum sie so unfassbar war. Ist die nächste Haltestelle Usat, ja? Die Leute drängten sich an den Türen in Erwartung des Ausstiegs. An sie war meine Frage gerichtet. Ist die nächste Haltestelle Usat? Das stellst du ja dumme Fragen im besoffenen Kopf. Hättest lieber zu Hause bleiben sollen, antwortet irgend so ein Opa. Du hättest zu Hause bleiben und deine Schulaufgaben machen sollen. Bestimmt sind deine Schulaufgaben für morgen noch nicht fertig. Deine Mutter wird schimpfen. Und dann setzte er hinzu, kaum trocken hinter den Ohren, aber gescheit daherreden. Ich blieb auf der Plattform zurück. Allein verlassen und in völliger Konsternation. Warum ist es hinter dem Fenster so dunkel? Kann mir das jemand sagen? Warum ist es hinter dem Fenster so dunkel, wenn der Zug seit dem Morgen erst 100 Kilometer gefahren ist? Warum? Ah, du bist es, sagte jemand hinter meinem Rücken mit so angenehmer und hämischer Stimme, dass ich mich gar nicht erst umdrehte. Ich hatte sofort begriffen, wer da hinter meinem Rücken stand. Gleich wird er anfangen, mich zu versuchen, dachte ich. Widerliche Fratze. Hat er nichts anderes zu tun? Du bist es also, Jerofejew, sagte der Satan. Klar bin ich es. Wer denn sonst? Ist es schwer, Jerofejew? Klar ist es schwer, nur geht dich das nichts an. Geh weiter, du bist an den Falschen geraten. Ich sagte das immer noch mit dem Kopf gegen die Fensterscheibe gelehnt, ohne mich umzudrehen. Wenn es schwer ist, fuhr der Satan fort, dann bezwinge den Höhenflug. Bezwinge den Höhenflug des Geistes, das wird dich erleichtern. Um keinen Preis. Du bist ein Dummkopf. Der Dummkopf bist du. Schon gut, schon gut. Ich sag kein Wort mehr. Mach lieber Folgendes. Spring doch einfach während der Fahrt aus dem Zug. Vielleicht hast du Glück und überlebst es. Ich dachte einen Augenblick nach, bevor ich antwortete. Nein, nein, spring durch nicht. Ich hab Angst. Das würde ich auf keinen Fall überleben. Der Satan ging beschämt weiter. Und ich? Was blieb mir? Ich trank 6 Schlucke aus der Flasche und drückte die Stirn wieder an die Scheibe. Doch die 6 Schlucke Kubanskaja näherten sich schon dem Herzen, leise, einer nach dem anderen. Und das Herz trat in Widerstreit mit der Vernunft. Was gefällt dir denn nicht an dieser Finsternis? Finsternis ist und bleibt Finsternis. Daran änderst du nichts. Das ist alles richtig, aber ich bin doch morgens um 8.16 Uhr vom Kursker Bahnhof abgefahren. Na und wenn schon? Schließlich haben wir inzwischen Herbst. Die Tage nehmen ab. Kaum kommst du zur Besinnung, peng, schon wieder dunkel. Und nach Petuschki fährt man lange. Oje, oje, von Moskau nach Petuschki. Oje, oje, da fährt man lange. Oje, oje, was hast du denn da mit deinem Oje, oje? Von Moskau nach Petuschki fährt man genau 2 Stunden und 15 Minuten. Letzten Freitag zum Beispiel. Lass doch den letzten Freitag aus dem Spiel. Was hat der denn mit dem heutigen Freitag zu tun? Letzten Freitag hatte der Zug zum Beispiel fast nirgends Aufenthalt. Und überhaupt waren die Züge früher schneller. Ja, trotzdem ist es merkwürdig. Um 7 Uhr morgens bin ich losgefahren und immer noch unterwegs. Da begehrte das Herz auf. Und die anderen? Sind die anderen etwas schlechter als du? Die anderen fahren schließlich auch und fragen nicht, warum es so lang dauert und warum es so dunkel ist. Die fahren schön langsam und sehen aus dem Fenster. Warum solltest du schneller fahren als sie? Es ist lächerlich, dir zuzuhören. Wenn ja, lächerlich und widerlich. Es hatte mich endgültig zermürbt. Ich verließ die Plattform, kehrte ins Abteil zurück und setzte mich auf die Bank, bemüht, nicht aus dem Fenster zu sehen. Die anderen Passagiere im Zug, 5 oder 6 Leute, dösten mit dem Kopf auf der Brust wie Säuglinge. Ich wäre beinahe auch eingedämmert. Doch plötzlich sprang ich auf. Gütiger Gott! Aber sie erwartet mich doch um 11 Uhr morgens. Um 11 Uhr morgens und draußen ist es immer noch dunkel. Das heißt also, dass ich noch bis Tagesanbruch auf sie warten muss. Ich weiß ja nicht, wo sie wohnt. 12-mal habe ich mich schon zu ihr durchgeschlagen, aber immer durch irgendwelche Hinterhöfe und immer mit besoffenem Kopf. Ich war untröstlich. Du hast ihr Purpur und Lilien versprochen und nun hast du für sie 300 Gramm Pralinenkornblume. In 20 Minuten wirst du in Petuschki sein und ihr auf dem sonnenüberfluteten Bahnsteig verlegen diese Kornblume reichen. Und ringsum werden alle sagen, zum 13. Male sehen wir nichts anderes als diese Kornblume. Kein einziges Mal haben wir Lilien oder Purpur gesehen. Und sie wird auflachen und sagen... Beinahe wäre ich wirklich eingeschlafen. Mein Kopf war mir auf die Schulter gefallen und ich wollte ihn bis Petuschki nicht mehr hochheben. Ich sah durch das Fenster. Draußen war es nicht mehr so dunkel wie vorher. Auf die verschwitzte Scheibe hatte jemand mit dem Finger Sau geschrieben. Und durch diese Buchstaben hindurch sah ich plötzlich die Lichter einer Stadt. Viele Lichter und die vorbeischwimmende Stationsaufschrift Pokrov. Pokrov im Landkreis von Petuschki. Noch 3 Haltestellen und ich bin in Petuschki. Du bist auf dem rechten Weg, Benedikt Jerofejew. Die Unruhe, die bis dahin vom Grund der Seele immer höher gekrochen war, plumpste in diesem Moment auf den Grund der Seele und verstummte. Sie verstummte und blieb so 3 oder 4 Augenblicke auf dem Grund meiner Seele liegen. Aber dann nicht, dass sie langsam höher gestiegen wäre. Nein, nein, sie machte einen jähen Satz nach oben. Ein Gedanke. Ein entsetzlicher Gedanke. Schoss mir durch den Kopf und ließ mich weich in den Knien werden. Warum war das alles auf der rechten Seite in Fahrtrichtung? Ich gebe zu, dass mein Verstand einigermaßen getrübt ist, aber ich bin doch kein Kind mehr. Ich weiß doch, was es bedeutet, wenn die Station Pokrov auf der rechten Seite liegt. Das bedeutet, dass ich von Petuschki nach Moskau fahre und nicht von Moskau nach Petuschki. Mir blieb die Luft weg. Ich torkelte hilflos durch das Abteil, in dem sich keine Menschenseele mehr befand. Ganz ruhig, Venetschka, nur keine Aufregung. Hör auf zu klopfen, dummes Herz. Vielleicht hast du das alles nur verwechselt. Vielleicht lag Pokrov doch links und nicht rechts. Geh wieder auf die Plattform hinaus, schau dir genau an, auf welcher Seite in Fahrtrichtung des Zuges Sau auf der Scheibe steht. Ich rannte auf die Plattform hinaus und sah nach rechts. Auf der beschlagenen Scheibe stand schön und deutlich Sau. Ich sah nach links. Da stand ebenfalls Sau. Oh mein Gott. Ich fasste mir an den Kopf und lief ins Abteil zurück. Mir blieb wieder die Luft weg und ich begann erneut zu torkeln. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich trank den Rest aus. Der Mensch darf nicht einsam sein, das ist meine Meinung. Der Mensch muss sich den anderen geben, auch wenn ihn keiner haben will. Und wenn er trotzdem einsam bleibt, muss er durch die Abteile laufen. Er muss Menschen finden und ihnen sagen, da bin ich. Ich bin einsam, ich gebe mich euch restlos. Weil ich den Rest eben ausgetrunken habe. Und ihr müsst euch mir geben und mir dann eine Frage beantworten. Wohin fahren wir? Von Moskau nach Petuschki. Oder von Petuschki nach Moskau. Ich begann, durch die Abteile zu laufen. Im ersten war niemand, nur der Regen peitschte durch die geöffneten Fenster. Im zweiten war auch niemand, nicht einmal Regen. Im dritten war jemand. Eine Frau, ganz in Schwarz, von Kopf bis Fuß, stand am Fenster und sah teilnahmslos in den Nebel hinaus. Ein Spitzentaschentuch an die Lippen gepresst. Nicht zu fassen, eine Kopie des untröstlichen Kummers. Eine Kopie von dir, Jerofejew, dachte ich sofort und brach innerlich in Gelächter aus. Fürstin, rief ich sie leise an. »Was willst du?« antwortete die Fürstin und sah weiter aus dem Fenster. »Nichts weiter, du hast im Rücken eine Ziehharmonika. Sonst nichts, quatsch nicht, Kleiner, das ist keine Ziehharmonika, das ist mein Nasenbein. Setz dich lieber hin und halt den Mund, das ist gescheiter.« Ich fühlte mich plötzlich furchtbar elend und müde und ließ mich auf die Bank fallen. »Hör mal, Fürstin, wo ist eigentlich dein Kammerdiener Pjotr?« »Ich habe ihn seit letztem August nicht mehr gesehen.« »Was faselst du da?« »Ehrenwort, ich habe ihn seither nicht mehr gesehen. Wo ist er, dein Kammerdiener?« »Er ist genauso gut deiner wie meiner«, fauchte die Fürstin, und plötzlich wandte sie sich von dem Fenster ab und stürzte zur Tür, ihr Kleid am Boden nachschleifend. An der Tür blieb sie stehen, wandte mir ihr heiseres, brüchiges, tränenüberströmtes Gesicht zu und schrie mich an. »Ich hasse dich, Andrej Michailowitsch, ich hasse dich«, und verschwand. »Ja, das lasse ich mir gefallen. Die hat's mir ganz schön gegeben. Und doch ist sie gegangen, ohne mir eine Antwort auf das Wichtigste gegeben zu haben.« »Himmlische Mutter, was war bloß dieses Wichtige? Im Namen deiner Güte lass es mir einfallen. Kammerdiener.« Ich klingelte mit dem Glöckchen. Nach einer Stunde klingelte ich wieder. »Kammerdiener.« Der Diener kam herein, ganz in Gelb, mein Kammerdiener namens Pjotr. Ich habe ihm einmal im Suff geraten, ganz in Gelb herumzulaufen, bis zu seinem Tod. Und seither läuft er prompt nur noch in Gelb herum, der Idiot. »Weißt du was, Pjotr? Hab ich eben geschlafen oder nicht? Was meinst du?« »Weiß ich nicht. Ich habe in diesem Abteil selbst geschlafen. Du machst mich ganz kopfscheu, Pjotr. Hör auf, lass mich nachdenken. Siehst du, Pjotr, ich kann und kann die Antwort auf eine Frage nicht finden. So groß ist diese Frage. Und was für eine Frage ist das?« »Die Frage ist die, ob ich noch etwas zu trinken habe.« »Wo ist eigentlich deine Fürstin, Pjotr? Sie ist schon lange ausgestiegen. Wo ist sie ausgestiegen? In Chabunowa.« »Wie kommst du auf Rabunowa? Was faselst du da, Pjotr? Du machst mich ganz kopfscheu. Hör auf! So, so, so!« »Ja, die wichtigste Frage. Irgendwie geht mir Anton Tschechow im Kopf herum. Ja, und Friedrich Schiller auch. Friedrich Schiller und Anton Tschechow.« »Warum?« »Keine Ahnung.« »Doch, doch, jetzt hab ich's.« »Wenn Friedrich Schiller sich hinsetzte, um eine Tragödie zu schreiben, stellte er immer die Füße in Champagner.« Doch nein, anders, das war der Geheimrat Goethe. Und was hat Schiller damit zu tun? Ach ja, das war's. Wenn Schiller gelegentlich Wodka trank, stellte er die Füße in Champagner. Er trank Wodka, die Füße in Champagner getaucht, herrlich. Und Anton Tschechow hat vor seinem Tod gesagt, ich möchte was trinken. und starb. Haben wir was zu trinken, Piotr? Nichts. Alles ist ausgetrunken. Und im ganzen Zug ist niemand? Niemand. So. Ich wurde wieder nachdenklich. Seltsame Gedanken gingen mir durch den Kopf. Ich düste so 12 oder 35 Minuten vor mich hin. Und als ich wieder zu mir kam, war keine Menschenseele mehr im Abteil. Auch Piotr war irgendwohin verschwunden. Der Zug donnerte weiter durch Nacht und Regen. Es war sonderbar, das Schlagen der Türen in allen Abteilen zu hören. Es war sonderbar, weil doch in keinem einzigen Abteil eine Menschenseele war. Zum Teufel! Was ist mit denen allen los? Ich presste meine Schläfen zusammen und begann am ganzen Körper zu zucken und zu schlottern. Die Türen der Abteile klapperten und heulten immer lauter und durchdringender. Und was war das? Durch das Fenster kam der Traktorist Jewtuschkin hereingeflogen und segelte längs durch das Abteil. Sein Gesicht war blau vor Angst. Mir standen die Haare zu Berge, die Sonne versank feuerrot am Himmel, die Pferde schnaubten. Wo war das Glück, von dem die Zeitungen schrieben? Ich lief und lief durch Sturm und Nacht und riss die Türen aus den Angeln. Ich wußte, dass der Zug Moskau-Petuschki in diesem Augenblick entgleiste. Die Wagen flogen durch die Luft, schlugen auf der Erde auf, brachen zusammen, wie ohnmächtig ich taumelte und schrie. Oh, stopp! Ah, und Sulamit bog sich vor Lachen. Ich habe Fieber, sagte ich mir. Überall dieser heiße Nebel, das kommt vom Fieber. In mir der Schüttelfrost und draußen der heiße Nebel. Und aus diesem Nebel löste sich plötzlich eine mir gut bekannte Gestalt. Sollte es Achill sein? Jedenfalls kannte ich ihn gut. Ah, jetzt erkannte ich ihn ganz deutlich. Es war Mithridates, König von Pontus. Er war über und über mit Rotze verschmiert und in der Hand hielt ein Messer. Mithridates, bist du es? Mein Herz war schwer und meine Stimme klang tonlos. Bist du es, Mithridates? Ich bin es, antwortete Mithridates, König von Pontus. Warum bist du so verschmiert? Das ist immer so bei mir. Ich fühlte plötzlich einen Stich in der linken Seite. Ich stöhnte leise auf. Ich hatte nicht mehr die Kraft, das Messer abzuwehren. Hör auf, Mithridates, hör auf. Im gleichen Augenblick verspürte ich einen Stich in der rechten Seite, dann wieder in der linken und wieder in der rechten. Ich konnte nur noch kraftlos winseln und versuchte wahnsinnig vor Schmerzen, mich in irgendeine Ecke des Bahnsteigs zu verkriechen. Ich erwachte unter Krämpfen. Ringsum nichts als Wind, Dunkelheit und Hundekälte. Was ist mit mir? Wo bin ich? Warum nieselt es so? Mein Gott, ich schlief wieder ein. Und wieder begann all das, das Frösteln, die Hitze, das Fieber. Wenn jeder meiner Freitage in Zukunft so sein wird wie der heutige, werde ich mich an einem der Donnerstage aufhängen. Habe ich mir solche Zuckungen von dir versprochen, Petuschki? Wer hat deinen Vöglein die Kehle durchgeschnitten und deinen Jasmin zertrampelt, solange ich auf dem Weg zu dir war? Himmlische Mutter, ich bin in Petuschki. Macht nichts, Jerfejew, Talita Kumi, wie der Erlöser sagte. Das heißt, steh auf und geh. Ich weiß, du bist überfahren und zerquetscht an allen Gliedern und in der ganzen Seele. Und der Bahnsteig ist nass und menschenleer. Und niemand ist gekommen, um dich abzuholen. Und es wird auch nie mehr einer kommen. Und trotzdem stehe auf und geh, versuche es. Aber das Köfferchen. Oh Gott, wo ist denn dein Köfferchen mit den Gastgeschenken? 2 Gläser Nüsse für den Jungen, 1 Schachtel Pralinen, Kornblume und die leeren Flaschen. Wo ist das Köfferchen? Wer hat das gestohlen und warum? Es waren doch die Geschenke drin. Sieh mal nach, ob du noch Geld hast. Vielleicht hast du noch ein bisschen. Ja, ja, ein bisschen habe ich noch, ein ganz, ganz kleines bisschen. Doch was nützt dir jetzt das Geld? O Vergänglichkeit, o Vergeblichkeit, o du traurigste und schmachvollste Zeit im Leben meines Volkes, o Zeit zwischen Schließung der Geschäfte und Morgendämmerung. Geh weg von den Schienen. Gleich wirst du alles erfahren, warum nirgends eine Menschenseele ist, wirst du erfahren, warum sie dich nicht abgeholt hat und alles andere. Geh, Wenitschka, geh. Ich bog um die Ecke und klopfte an die erstbeste Tür. Ich klopfte und wartete zitternd vor Kälte, dass man mir öffnete. Merkwürdig hohe Häuser haben sie in Petuschki hingebaut. Übrigens, das ist immer so. Nach einem schweren, viele Tage dauernden Rausch erscheinen alle Leute grässlich böse. Die Straßen unermesslich breit. Die Häuser beängstigend groß. Alles wächst genau um so viel, wie alles nichtiger erscheint, als es wirklich ist, wenn man betrunken ist. Ich klopfte noch einmal etwas lauter als vorher. Ist es wirklich so schwer, einem Menschen die Tür zu öffnen und ihn für 3 Minuten einzulassen, um sich aufzuwärmen? Das verstehe ich nicht. Sie, die Ernsthaften, verstehen es nicht. Und ich, das Leichtgewicht, werde es nie verstehen. Mene, Mene, Tegel. Ufer sind, das heißt, gewogen und zu leicht befunden. Das heißt Tegel. Und wenn schon? Egal, ob es dort eine Waage geben wird oder nicht, dort werden ein Seufzer und eine Träne schwerer wiegen als Berechnung und Absicht. Ich weiß das besser, als ihr irgendetwas wisst. Ich habe viel erlebt, viel getrunken und viel nachgedacht. Ich weiß, was ich sage. Alle eure Leitsterne sind im Untergang geweiht. Und wenn überhaupt, so flackern sie nur noch mit letzter Kraft. Ich glaube daran fester, als ihr an irgendetwas glaubt. Ich glaube, weiß und bezeuge es der Welt. Doch warum hat man in Petuschki die Straßen nur so verbreitert? Ich entfernte mich von der Tür und sah von einem Haus zum anderen, von einem Hauseingang zum anderen. Und während sich in mein Gehirn ein Gedanke einschlich, der so schrecklich war, dass man ihn nicht aussprechen kann, und eine Vermutung, die ebenfalls so schrecklich war, dass man sie nicht aussprechen kann, ging und ging ich immer weiter, betrachtete angestrengt jedes Haus und konnte nichts Rechtes erkennen. Weine nicht, Jodafie, weine nicht. Was ist denn und warum zitterst du so? Vor Kälte oder wovor? Nicht doch. Und da begann jene Geschichte, die schrecklicher war als alle, die ich je im Traum gesehen hatte. In dieser Gasse kamen mir vier Gestalten entgegen. Ich erkannte sie sofort. Ich brauche euch wohl nicht zu sagen, wer die vier waren. Ich begann noch mehr zu zittern als vorher. Ich verwandelte mich in ein einziges zitterndes Bündel. Sie kamen auf mich zu und umzingelten mich. Und der vierte hatte eine Ähnlichkeit mit... Doch, ich sage euch später, mit wem er Ähnlichkeit hatte. So, jetzt haben wir dich, sagte der eine. Was heißt das? Ihr habt mich. Meine Stimme zitterte entsetzlich vor Katzenjammer und Kälteschauern. Sie waren der Meinung, dass sie vor Angst zitterte. Jetzt haben wir dich. Jetzt wirst du nirgends mehr hinfahren. Und warum? Darum. Hört zu, sagte ich. Lasst mich. Wo, in welchen Zeitung hatte ich diese Visagen schon gesehen? Ich will wieder nach Petuschki. Mit Petuschki ist nichts mehr. Dann denn eben nicht. Dann will ich zum Kursker Bahnhof. Mit Bahnhof ist es vorbei für dich. Und warum? Darum. Einer von ihnen holte aus und gab mir einen Schlag auf die Wange. Der andere versetzte mir mit der Faust einen Hieb ins Gesicht und die anderen zwei kamen näher und näher. Ich begriff überhaupt nichts mehr. Ich stand nur auf den Beinen und wich leise zurück, ganz leise. Leise. Doch die vier kamen leise näher. Lauf, Wenitschka, irgendwo hin, ganz gleich wohin. Lauf zum Kursker Bahnhof, nach links, nach rechts oder zurück. Ganz gleich, wohin? Du landest sowieso am Kursker Bahnhof. Lauf, Wenitschka, lauf! Ich fasste mir an den Kopf und begann zu laufen. Sieh mir nach. Vielleicht ist das doch Petuschki. Warum sind keine Leute auf den Straßen? Warum ist alles ausgestorben? Wenn sie mich einholen, werden sie mich umbringen. Wer würde es hören, wenn ich schreien würde? In keinem der Fenster brennt Licht und die Laternen haben einen so unwirklichen Schein. Sie brennen, ohne auch nur ein einziges Mal zu flackern. Es kann sogar sehr gut möglich sein, dass das Petuschki ist. Dieses Haus, auf das ich jetzt zulaufe. Das Fürsorgeamt von Petuschki? Und dahinter Finsternis? Von Ewigkeit zu Ewigkeit? Und der Bunker für die Toten? Oh nein. Nein. Ich stürzte auf einen Platz hinaus. Die Pflastersteine waren nass. Ich holte tief Luft und sah ringsum. Nein. Das ist nicht Petuschki. Wenn er diese Erde für immer verlassen hat, aber doch jeden Einzelnen von uns sieht, in diesen Winkel hat er nie einen Blick getan, das weiß ich. Und wenn er diese meine Erde nie verlassen hat, wenn er sie barfuß und im Sklavengewand durchwandert hat, um diesen Platz hat er einen Bogen gemacht und ist daran vorübergegangen. Nein! Das ist nicht Petuschki. An Petuschki ist er nicht vorübergegangen. Er hat dort müde geworden, im Schein des Feuers übernachtet, und die Asche und den Rauch seines Nachtlagers haben dort in vielen Herzen Spuren hinterlassen. Nein, das war nicht Petuschki. Der Kreml erstrahlte vor mir in seiner ganzen Herrlichkeit. Obwohl ich hinter mir schon die Schritte meiner Verfolger hörte, konnte ich noch denken, ich bin kreuz und quer durch ganz Moskau gelaufen, nüchtern und im Rausch, aber den Kreml habe ich kein einziges Mal gesehen, sondern bin auf der Suche nach ihm stets zum Kursker Bahnhof geraten, und nun liegt er vor mir, wo ich den Kursker Bahnhof nötiger brauche als irgendwas anderes auf der Welt. Unerforschlich sind deine Wege. Die Schritte kamen immer näher. Doch ich konnte nicht mehr weiterlaufen. Ich hatte keinen Atem mehr. Ich konnte mich nur noch bis zur Kremlmauer schleppen und brach zusammen. Kein Zittern mehr und keine Furcht. Mir war alles egal. Sie kamen auf mich zu, umzingelten mich, schwer und heiser schnaufend. Gut, dass ich noch rechtzeitig auf die Beine kam, sonst hätten sie mich umgebracht. Vor uns wolltest du davonlaufen. Vor uns, was? Zischte der eine, packte mich an den Haaren und schlug meinen Kopf mit seiner ganzen Kraft gegen die Kremlmauer. Mir war, als würde ich vor Schmerz in der Mitte durchgespalten. Blut rann mir über das Gesicht und in den Kragen. Ich wäre beinahe hingefallen, aber konnte mich gerade noch auf den Beinen halten. Das Gemetzel begann. Hau ihm in die Rippen mit dem Stiefel. Lass ihn tanzen, mein Gott. Ich riss mich los und begann wieder zu laufen, den Platz hinunter. Wohin? In welche Richtung soll ich laufen? Wo ist der Kursker Bahnhof? In welche Richtung soll ich laufen? Zum Überlegen war keine Zeit. Ich lief in die Richtung, in die der Fürst Dmitri Pujarski blickte. Auch bis zum letzten Augenblick hatte ich geglaubt, ihnen entkommen zu können. Während ich in den fremden Hauseingang hineinlief, bis zum obersten Stockwerk kroch und wieder zusammenbrach, hatte ich immer noch Hoffnung. Macht nichts. Macht nichts. Das Herz wird sich in einer Stunde wieder beruhigen. Das Blut lässt sich abwaschen. Bleib so liegen, Wenitschka, bleib so liegen, bis es hell wird, und dann zum Kursker Bahnhof. Und hör auf zu zittern. Ich sage dir doch, hör auf. Mein Herz klopfte so laut, dass es beim Lauschen störte, aber die Geräusche drangen doch an mein Ohr. Die Haustür ging unten leise auf und blieb für einige Augenblicke geöffnet. Ich zitterte wie Espenlaub und sagte mir selbst, Talita Kumi, das heißt, steh auf und bereite dich auf das Ende vor. Doch ich fühlte, dass es diesmal nicht mehr Talita Kumi hieß, sondern Lama Sabachthani, wie der Erlöser sagte, was so viel heißt wie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich eigentlich verlassen, mein Gott? Gott schwieg. Himmlische Engel, sie kommen herauf. Was soll ich tun? Was soll ich jetzt tun, um nicht zu sterben, Engel? Die Engel lachten schallend. Wisst ihr, wie Engel lachen? Diese schändlichen Kreaturen. Sie lachten und Gott schwieg. Ich sah die vier bereits, wie sie von der letzten Etage die Treppe heraufkamen. Die Verblüffung, die ich in diesem Augenblick empfand, war größer als jede Angst. Ehrenwort, größer. Sie waren alle vier barfuß und hielten ihre Schuhe in der Hand. Warum taten sie das? Um keinen Lärm im Treppenhaus zu machen? Oder um sich unbemerkt an mich heranzuschleichen? Ich weiß es nicht. Doch war dies das Letzte, woran ich mich erinnere, diese Verblüffung. Sie ließen sich nicht einmal Zeit zum Verschnaufen und stürzten sich auf der letzten Stufe angekommen auf mich. Sie stürzten sich auf mich und begannen mich zu würgen mit 5 oder 6 Händen gleichzeitig. Ich versuchte, so gut ich konnte, meinen Hals aus der Umklammerung ihrer Hände zu lösen. Doch da geschah das Allerschrecklichste. Einer von ihnen, der mit dem grimmigsten und klassischsten Profil, zog aus seiner Tasche einen gewaltigen Pfriem. Mit hölzernem Griff, vielleicht war es auch kein Pfriem, sondern ein Schraubenzieher oder sowas Ähnliches, ich weiß es nicht. Er befahl den anderen, meine Hände festzuhalten, und so sehr ich mich auch wehrte, sie drückten mich zu Boden und ließen mich nicht mehr los. Ich war wie von Sinnen. Warum, warum, warum, warum, warum? Murmelte ich. Sie bohrten mir ihren Pfriem mitten in den Hals. Ich hatte nicht gewusst, dass es auf der Welt so einen Schmerz gibt, und krümmte mich zusammen vor Qual. Der tiefrote Buchstabe Q erzitterte und zerfloss vor meinen Augen. Seither habe ich das Bewusstsein nicht mehr erlangt und werde es auch